так. Eine Welt ohne Abschied, ohne Tränen, ohne Angst. Das muss es sein. Lauf, soweit du kannst. Diese Suche nimmt kein Ende. Diese Suche kein Ende, wenn du das Ziel nicht siehst. Eine Welt ohne Abschied, ohne Tränen, ohne Angst. Das muss es sein. Kein Umdrehen in der Dunkelheit, kein Schreien mehr. Schritt um Schritt, geh nach vorn. Du musst laufen, um auch anzukommen. Schritt um Schritt, geh nach vorn. Du musst laufen, um auch anzukommen. Schritt um Schritt, geh nach vorn. Du musst laufen, um auch anzukommen. Schritt um Schritt, geh nach vorn. Du musst laufen, um auch anzukommen. Schritt um Schritt, geh nach vorn. Du musst laufen, um auch anzukommen. Schritt um Schritt, geh nach vorn. Du musst laufen, um auch anzukommen. Ich kann das Ziel schon sehen.